Nachdem ich weiß, wie klein der Übergang von Gegenwart zu Vergangenheit ist, hilft es mir bisweilen, alles, wovor ich bange, mit diesem Wissen abzugleichen. Ich denke mich in die in der Zukunft liegende Vergangenheit, um der Gegenwart die Stirn bieten zu können.